Kundgabe 3605. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.11.1945. Himmelsboten. Geistwesen zum Herstellen der Ordnung. Was immer euch auch droht, es ist mein Wille oder meine Zulassung. Es ist eurer Seelenreife notwendig und darum muss es als mein Wille erkannt und ergeben auf sich genommen werden. Doch ich, als ewiger Lenker aller Geschicke, bestimme eines jeden einzelnen Lebensbahn und wahrlich nur zu eurem Besten. In meinem Auftrag sind zahllose Geistwesen tätig, die immer wieder ordnend eingreifen, wo menschlicher Wille Unordnung hervorgerufen hat. Und immer wieder werden daher die meinen in Ordnung kommen, so sie nur mich walten lassen und meiner liebevollen Führung keinen Widerstand entgegensetzen. Im festen Vertrauen auf meine Hilfe liegt die Gewähr jeglichen Gelingens dessen, was ihr unternehmet. Denn ich schreite neben euch auf allen Wegen und sende euch meine Himmelsboten entgegen, die, obgleich sie euch unsichtbar sind, euch hilfreich zur Seite stehen mit Rat und Tat. Glaubet und vertrauet und banget nicht, denn der eine schläft nicht, er vergisst euch auch nicht, sondern er ist euch in der Not näher denn je. Mein Vaterauge sieht in die Herzen seiner Kinder und weiß um deren Nöte und Sorgen. Und ob ich auch scheinbar mein Ohr verschließe eurem Hilferuf, ich lenke und ordne schon alle Fäden, auf dass sie sich entwirren. Und wo keine Rettung möglich erscheint, weiß ich Mittel und Wege, und ich kann euch helfen. Denn meine Macht ist groß und meine Liebe zu euch unendlich. Und darum vertrauet mir und banget und zaget nicht. Lasset euch nicht niederdrücken von irdischer Not. Der sie über euch kommen lässt zum Heil eurer Seelen, der kann sie auch von euch nehmen im Augenblick. Und er tut dies auch, so ihr euch ihm hingebend überlasset. So ihr als meine rechten Kinder ergeben harret auf die Hilfe des Vaters, der bei euch ist zu jeder Zeit, der euch nicht den schlechten Kräften überlässet, so ihr selbst von diesen abstrebt. Ihr habet mein Wort, an dem ihr nicht zweifeln dürfet, und mein Wort verheißet euch immer wieder Schutz und Schirm. Und daran haltet euch und flüchtet zu mir an mein Vaterherz, und ihr werdet geborgen sein bis in alle Ewigkeit. Amen.